dumm, da da dumm, da da dumm. Im ganzen Wald klingt es heut nur immer dumm, da da dumm, da da dumm. Das sind die Holzhacker Leut. Nur wenn ringsum der Schlag der Äxte schweigt, ein Jodelruf hoch in die Lüfte steigt. Holladeho, holladeho, holladeho, holladeho. Ein jeder hört es erfreut. Holladi, holladi, holladi, ho, das sind die Holzhacker-Leute. Und auch bei Nacht ist keine Ruhe heut. Wer da im Walde küsst, das sind die Holzhacker-Leute. Das sind die Holzhacker-Leute.